Das Zweite, was mich bedrückt, ist die Häufigkeit der so oft verbotenen Besuche bei Frauen. Der General verlangt Anwendung schärfster Strafen gegen diese beiden Übel. Döllinger Reusch, Moralstreitigkeiten, Band 2, Seite 341 und folgende. Dass hier der Ausdruck einige ein Euphemismus für sehr viele ist, liegt auf der Hand. Gegen einige erlässt ein Ordensgeneral kein Rundschreiben und noch weniger würde er wegen einiger verlangen, wie Oliver am Schlusse seines Schreibens tut, dass die Angelegenheit den Provinzialkongregationen, das heißt der Versammlung der Professen der einzelnen Provinzen, vorgelegt werde. Aus einem Briefe des Jesuiten Aloysius Pfeil vom 3. April 1681 aus der Mission Marañón: Schon längst ist es in Deutschland bekannt, dass in den indischen Missionen nichts schwieriger ist als das Zusammenleben mit einigen der unsrigen. Ja, so ist es. Aus dem Münchner Staatsarchiv mitgeteilt von J. Friedrich am angegebenen Ort, Seite 34. Die Worte sind umso gewichtiger, als Pfeil sein Schreiben als streng vertraulich nur für den Rektor in Ingolstadt, Pater Peintner, und für den Assistenten für Deutschland bestimmt bezeichnet. Überdies war der Jesuit Pfeil, wie ein Schreiben des Missionsoberen von Marañón an die deutsche Ordensprovinz bezeugt, einer der geachtetsten Missionare. Schwerste Übel zeitigte auch die durch die Ordenssatzungen vorgeschriebene Denunziationspflicht. In einer der 7. Generalkongregationen von 1615 überreichten Denkschrift sagt der Jesuit Hernando de Mendoza: Aus der durch die Regel vorgeschriebenen Angeberei rührt her, dass viele ihre Ehre verlieren und sich schmählich getäuscht sehen, was den Frieden stört und tödlichen Hass erzeugt. Und schon lange vor Mendoza klagt der Jesuit Hoffhuis, Visitator der oberdeutschen Ordensprovinz: Seinen bittersten Hass zeigt Satan gegen diese heiligste Regel der Denunziation, indem er zuweilen die unsrigen überredet, unser heiliger Vater Ignatius habe die Regel festgesetzt, um in unserer Gesellschaft das scheußliche Verbrechen der Verräterei zu begünstigen. Denn diejenigen, welche denunziert worden sind, pflegen die Denunzianten wie Verräter zu hassen. Reusch, Beiträge, Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1894, Band 15, Seite 261. Zu diesen aus dem Orden selbst herrührenden Zeugnissen gesellt sich ein anderes, dessen Gewicht erdrückend ist, da es auch von einem Jesuiten herrührt, und zwar von einem Manne, der in mehr als einer Hinsicht zu den hervorragendsten Gliedern des Ordens gehört. Johann Mariana, der Verteidiger des Tyrannenmordes, ist auch Urheber einer Schrift, die ausführlich die im Orden herrschenden Missstände darlegt. Marianas Ansehen innerhalb des Jesuitenordens steht fest. Nur zwei Stimmen aus der neuesten Zeit. Der Jesuit Reichmann sagt von Mariana im Kirchenlexikon: Herrliche Geistesgaben, eiserner Fleiß, tiefe und ausgebreitete Gelehrsamkeit waren verbunden mit den schönsten Tugenden, mit uneigennütziger Begeisterung für die Ehre Gottes und das Wohl der Mitmenschen, für Wahrheit, Freiheit und Recht. Und der Jesuit Hurta spricht ihm großes Genie und schärfstes Urteil zu. Die Stellen, die ich vorlege, sind aus der im Jahre 1625 zu Bordeaux erschienenen Ausgabe Abhandlung des Paters Johann Mariana, spanischen Jesuiten, übersetzt aus dem Spanischen ins Französische und aus dem Französischen ins Italienische. Die Schrift ist wohl durch Machenschaften der Jesuiten äußerst selten geworden. Nur eine einzige deutsche Bibliothek, die Universitätsbibliothek zu Breslau, besitzt ein Exemplar. Da bei der Übersetzung auf möglichst wörtliche Übereinstimmung mit dem Original Gewicht gelegt worden ist, hat der Stil gelitten. Meine Absicht ist, mit Gottes Hilfe die Regierungsart unserer Gesellschaft aufzuschreiben, die großen und häufigen Irrtümer, die darin vorkommen, die Unzuträglichkeiten, die daraus entstehen, sowie die Mittel, die anzuwenden wären, um ihr weiteres um sich greifen zu verhindern und sie in geeigneter Weise abzustellen. Wohl sehe ich von ferne die Gefahr, der ich entgegengehe, und merke, dass nicht alle dieses mein Unternehmen billigen werden. Wenn trotzdem jemand weiterlesen will, so wird er sich überzeugen können, dass der Schreiber einer der Ältesten der Gesellschaft ist, dass er länger als irgendjemand seine Zeit darin verbracht hat, ohne zu wanken, was, wie ich sagen kann, wirklich erstaunlich ist bei all den Unruhen und Veränderungen, die unter uns einander gefolgt sind. Und dass derselbe am Ende seines Lebens seine Seele keiner Gefahr aussetzen möchte dadurch, dass er etwas täte, womit er sich gegen Gott verginge oder woraus seiner Gesellschaft irgendein Schaden erwüchse. Überdies hat er selbst schon vor einiger Zeit den vornehmsten Patres der Gesellschaft insgeheim Mitteilung von diesen Beobachtungen gemacht, sowie bei Gelegenheit auf den Versammlungen und Kongregationen. Sollte demnach der Erfolg jetzt nicht so ausfallen, wie er es über die Maßen wünscht, so kommt vielleicht eine Zeit, wo es nützlich sein wird, die Ursachen so vieler Umstände zu kennen, sowie die Empfindung, die ein Mann, durch dessen Hände so viele Dinge gegangen sind, der so viele Provinzen gesehen und so viele Bücher gelesen hat, über die Art und Weise hat, auf die wir uns jetzt regieren. Bekennen wir doch, ohne zu erörtern, dass in unserer Regierung Mängel vorhanden sind.